Die ökologische Ausstattung möglicher Gebiete ist wissenschaftlich untermauert durch ein Tool des Senckenberg Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrums, das online abrufbar ist und mit dem jede und jeder die Gebiete vergleichen kann. Außerdem lebt der Fonds von Kooperationen unterschiedlichster Art. Von öffentlichen mit privaten GeberInnen aus aller Welt, von erfahrenen, engagierten und internationalen Nichtregierungsorganisationen wie der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft mit staatlichen Stellen und von Parkverantwortlichen mit lokalen Gemeinschaften. Die ersten Legacy Landscapes sind ausgewählt, wie der North Lungwa Nationalpark in Sambia. Afrikas Wildnis von ihrer besten Seite oder der Otsala-Kokwa Nationalpark in der Republik Kongo. Eine grüne Lunge der Welt. Der Madidi-Nationalpark in Bolivien, wo sich Anden und Amazonas treffen. Sowie der Gunung Leuser-Nationalpark auf Sumatra in Indonesien. Das wilde Herz Südostasiens. Insgesamt 30 Naturschutzgebiete will der Fonds bis 2030 auf diese Weise fördern und dabei, wo immer möglich, auch die örtlichen Gemeinschaften einbeziehen. Schon mit den ersten Pilotparks hilft der Fonds, eine Fläche von rund 60.000 Quadratkilometern zu schützen. Das entspricht der doppelten Größe Belgiens. Je mehr Mittel zusammenkommen, desto mehr Schutzfläche kann gefördert werden. Allerdings reichen 30 Parks nicht, auch wenn es große sind, um den Artenschwund aufzuhalten. Allein in Afrika gibt es 7.000 Schutzgebiete, weltweit über 100.000, wie schon erwähnt. Er ist einer unter vielen notwendigen Beiträgen, steht für die Archen der Biodiversität, in der mit den Menschen und in Landschaften groß gedacht und gehandelt wird, aber er ist kein Allheilmittel. Es bedarf weiterer ehrgeiziger Initiativen, umfangreicherer Finanzmittel und Partnerschaften und insgesamt noch sehr viel größerer Anstrengungen.